أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wir kommen zu den Duas aus dem Koran, also solche Bittgebete, die im Koran aufgeführt sind. Und zwar kommen wir zu der Dua in Surah Taha, Vers 114. Ich werde sie euch einmal vorzitieren. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ihr seht, das ist eine sehr kurze Dua. Ich habe sie euch direkt dreimal vorgelesen. Und da kann man sie eigentlich schon auch auswendig lernen. Rabbi bedeutet mein Herr. Zid, mehre, ni, mich, ilma, an Wissen. Mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen. Ja, denn die Dua ist also das, oh mein Herr, lasse mich nicht auf den stehen bleiben und verharren, auf dem ich schon bin, sondern nein, lasse mich jeden Tag etwas mehren, etwas mehr dazunehmen, etwas dazulernen von meinem Wissen, an meinem Wissen. Denn das Wissen selber, ilm, hat keine Grenzen. Und in einem anderen Hadith heißt es auch, dass das Verlangen, die Gier von Menschen in zwei Dingen wird nie gesättigt. Die eine Gier ist nach mehr Besitz, nach Mal, und die andere Gier ist nach Wissen. Ja, das kommt natürlich auf den Menschen an, je nachdem, auf was man mehr begierig ist, auf was man mehr die Neigung hat. Wir bitten Allah also darum, dass er unser Verlangen, unsere Gier, aber im positiven Sinne, nach dem Wissen niemals sättigt, niemals stillt. Das heißt, dass wir immer Verlangen haben, mehr zu erlernen. Ja, weil wenn jemand nicht Durst hat, dann kann das Wasser vor ihm liegen, aber er wird es nicht zu sich nehmen. Ja, das heißt, das Verlangen muss erst da sein und dann wird man auch auf die Suche gehen und nach Mitteln suchen, um sein Wissen zu mehren. Diese Dua, dieses Bittgebet wurde unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelehrt. In der Ayah heißt es, erhaben ist Allah, der König, der Wahre, und übereile dich nicht mit dem Koran, bevor dir seine Offenbarung vollständig eingegeben worden ist, und sag, mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen. Das heißt, der Gesandte Allahs, dessen Lehrer Jibril, der Engel Gabriel, und dessen Lehrer Allah gewesen ist, und Allah allein ist die Quelle von echtem Wissen, ja, der soll sogar sagen, Rabbi zidni ilma, o Allah, mehre mein Wissen. Das heißt, diese Dua sollen wir auch besonders, bevor wir etwas lernen, jetzt wenn wir Koran gemeinsam lernen oder wenn ihr ein anderes Wissensbereich euch erschließen wollt, dann sollte man besonders diese Dua machen und im Allgemeinen auch immer dieses Bittgebet praktizieren. Manchmal ist das auch so, dass wir unglaublich viel Informationen haben, aber die Realität, das echte Wissen, uns sich trotzdem nicht erschließt. Wir sehen nicht das, was wirklich ist. Wir sehen die Wirklichkeit nicht. Deswegen hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam auch ein anderes Bittgebet gemacht. Er sagte, Allahumma arini haqiqat al-ashya kamahi. O Allah, zeige mir die Wirklichkeit der Dinge, so wie sie ist. Ja, nicht, dass man über sich selbst, über das Diesseits, über das Jenseits, über Allah subhanahu wa ta'ala, so verwirrt, so im Trug, in einem Trugbild lebt, dass man das ganze Leben darin verbringt und dann erst, wenn der Todesmoment kommt, auf einmal die Wahrheit wahrnimmt. Ja, deswegen, wir bitten nicht nur um mehr Wissen, wir bitten auch um echtes Wissen. Wir bitten darum, dass Allah uns ein solches Wissen gibt, dass wir die Wahrheit wahrnehmen können, bevor die Wahrheit über uns hereinbricht. Und wir bitten auch, und wir vergessen auch nicht dabei, dass das Wissen, was bei der gesamten Menschheit ist, im Vergleich zu dem, was bei Allah an Wissen ist, nicht mal so ist wie ein Tröpfchen im Gegensatz zum Ozean. Musa a.s. war ein Prophet und ein Gesandter Allahs, viele Gnaden von Allah bekommen. Als Kind wurde er errettet, er durch Allahs Planung, durch Allahs Erlaubnis wuchs er im Haus des eigenen Feindes auf. Er war derjenige, der mit Allah Kalam Rede gehalten hat. Ja, und Musa a.s., die Details davon stehen in Sahih al-Bukhari und die Geschichte wird auch in Surat al-Kahf erwähnt. Musa a.s. dachte dann einmal, in seinem Leben kam so ein Moment, wo er wirklich dachte, dass es gibt auf dieser Erde keinen, der mehr Wissen hat als ich, weil er das wirklich nicht dachte. Er dachte, es wäre wirklich so. Ja, das hat hier nichts mit Prahlen oder so zu tun. Er dachte, es wäre wirklich so. Und Allah gebot ihn daraufhin, dass er losgehen solle und Khidr treffen sollte. Und das ist dann die Geschichte, die in Surat al-Kahf auch steht. Und diese beiden saßen dann mal zusammen in einem Boot und ein Vögelchen kam und tauchte den Schnabel kurz ins Wasser um Wasser zu trinken. Und Khidr a.s. sagte dann zu Musa a.s., das siehst du, dieses Tröpfchen im Schnabel des kleinen Vögelchen, das Wissen, das was bei uns ist, ist im Gegensatz zu Allahs Wissen genauso. Ja, also das ist ein Vergleich, um uns unsere Unzulänglichkeiten nochmal klar zu machen. Unsere sowieso, hier hat Khidr a.s. zu einem Propheten gesprochen, der mit Allah selbst Rede gehalten hat. Ja, das heißt, wir und auch die größten wissenden Menschen können das Wissen Allahs nicht erfassen, nicht umfassen. La yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha. Sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will, was Allah erlaubt. Ja, deswegen, wenn wir echtes Wissen suchen und nachdem wir viel gelernt haben, viele Informationen haben, aber das Echte, die Wirklichkeit erkennen wollen, dann kehren wir immer wieder zurück zu seinem Wissen. Und wo finden wir das? Das finden wir im Koran. Ja, denn Wissen sind ja unermesslich viele, so wie die Schöpfung unglaublich groß ist und in unserer Wahrnehmung gar keine Grenzen hat. Allein eine Galaxie ist schon nicht fassbar in unserer Wahrnehmung. Ja, das heißt, in diesen unglaublich großen Möglichkeiten, Informationen zu sammeln und Wissen anzueignen, und vieles davon ist nützlich und gut, und die Muslime waren eine lange Zeit Vorreiter auf vielen Gebieten der Wissenschaft, was alles gut und nützlich ist, aber es muss verbunden sein mit dem, was wirkliches und echtes Erkenntnis ist von der Wahrheit, die uns der Koran lehrt. Ja, das ist kein echtes Wissen. Wenn wir diese Botschaft über die Wahrheit nicht erkannt haben, dann sind wir eigentlich unwissend, weil wir die Wirklichkeit nicht erkannt haben. Deswegen diese Dua wollen wir uns jetzt ab jetzt aneignen. Ihr habt sie bestimmt auch schon oft gehört, bevor ein Dars oder eine Rede angefangen wird, dass der Redner diese Dua auch macht. Das heißt, ihr kennt diese Dua schon, es wird euch nicht schwerfallen, sie auswendig zu lernen. Und somit haben wir ein neues Mittel gelernt, Allah, unseren Schöpfer, anzubeten, ihn zu bitten, um von ihm zu erhoffen. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.